Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Ministerpräsidenten nach der Rechtfertigung der Erschießung des Diktators und dessen Frau, die Aufhebung von Gesetzen aus der Ceausescu-Ära, Johannes Krotzki. Auf dem Verordnungsweg hat die neue provisorische Regierung in Bukarest Gesetze aus der Ceausescu-Ära aufgehoben, die von der Bevölkerung als unzumutbare Einschränkung ihrer Grundfreiheiten empfunden wurden. Dazu gehört vor allem das Gesetz über die Dorfsystematisierung, dessen konsequente Durchführung die Vernichtung von fast 7000 rumänischen Dörfern bedeutet hätte. Auch das bisherige Verbot der Abtreibung wurde mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. Dahinter verbarg sich eine regelrechte gesellschaftliche Terrormaßnahme, die es dem Geheimdienst in Rumänien erlaubte, willkürlich Frauen vom Arbeitsplatz weg einer Überprüfung zu unterwerfen, ob sie möglicherweise abgetrieben haben. Der Größenwahn des Diktators, der auch keine Verhütungsmittel im Land zuließ, forderte von jeder Frau, möglichst 5 Kinder zu gebären, um die rumänische Nation zu stärken. Eine wichtige Maßnahme ist noch in Vorbereitung. Sie betrifft ein Gesetz über Ausländer. Bisher war rumänischen Bürgern unter Berufung auf ein nie veröffentlichtes Dekret jeder Kontakt mit Ausländern verboten. Andernfalls musste darüber innerhalb von 24 Stunden Meldung bei der Miliz erstattet werden. Auch ein neues Dekret über den Reisepass soll künftig rumänischen Staatsbürgern größere Bewegungsfreiheit im Ausland gestatten. Der Geheimdienst Securitate, der von Ceausescu als ein eigenes Machtgebilde im Staat aufgebaut worden war, ist mit sofortiger Wirkung dem Verteidigungsministerium unterstellt. Dies gilt auch für die Grenztruppen. Bislang war dafür das Innenministerium zuständig und konnte nach Belieben sowohl den Geheimdienst und seit einiger Zeit auch die Grenztruppen gegen jede Form des inneren Widerstandes einsetzen. Diese Möglichkeit soll künftig ausgeschlossen werden. In einem Aufruf hat die provisorische Regierung allerdings die Bevölkerung aufgerufen, keine Lynchjustiz an den ehemaligen Ceausescu-Anhängern zu verüben. Der Zorn der Rumänen hatte sich mehrfach gegen festgenommene Securitate-Kämpfer gerichtet, die zuvor mit Mord und Totschlag die Bevölkerung terrorisiert hatten. Nachdem immer mehr Staaten die neue Übergangsregierung in Bukarest anerkennen, haben sich auch die rumänischen Auslandsvertretungen zum Umsturz bekannt. Vom Gebäude der rumänischen Botschaft in Wien wurden beispielsweise alle Hinweisschilder auf die Sozialistische Republik abmontiert und das sozialistische Staatswappen aus der Nationalfahne herausgeschnitten. Ein handgeschriebenes Schild am Eingangstor weist dem Besucher darauf hin, dass die Botschaft Rumäniens, wie sie sich nun nennt, ihre Solidarität mit der neuen Regierung bekundet. Selbst aus den jüngst erteilten Reisevisa wird mit schwarzem Stift der Begriff Sozialistische Republik getilgt. Ein Bruder Ceausescus, der in Wien als Handelsrat akkreditiert war, ist, wie zu erfahren war, erst vor 2 Tagen nach Bukarest zurückgekehrt. Über sein Schicksal, ebenso wie über das Schicksal der zahlreichen anderen Geschwister des Diktators, die hohe Ämter bekleideten, ist bislang nichts bekannt. 60.000 Menschen sollen bei den Kämpfen in Rumänien ums Leben gekommen sein. Ganze Städte seien niedergebrannt und verwüstet. Ulrich Berth, Korrespondent der DDR-Nachrichtenagentur ADN in Bukarest, hat nach dem Abflauen der Kämpfe einen ersten Rundgang durch die rumänische Hauptstadt gewagt. Hier seine Eindrücke. Ein Bild sinnloser vandalistischer Zerstörung bot sich mir heute, als ich zum ersten Mal nach den Kämpfen der letzten Tage im Zentrum von Bukarest war. 3 Tage und 3 Nächte lang hatte die Armee dort die Terrorbanden Ceausescus bekämpft, die sich in mehreren Gebäuden verschanzt hatten. Der alte Königspalast, von wo aus die Banditen versucht hatten, in die auf dem Platz der Republik versammelte Menge, vor allem Jugendliche, zu feuern, ist eine ausgebrannte Ruine. Nur noch der Mittelteil blieb erhalten. Dort brennen hinter den verborstenen Scheiben noch immer die Lichter im Festsaal. Auch das Gebäude der gegenüberliegenden Universitätsbibliothek ist bis auf das Erdgeschoss niedergebrannt. Unschätzbare Werte der rumänischen Nationalkultur wurden dabei ein Opfer der Flammen. Im nur wenig zerstörten Erdgeschoss ist in einem früheren Geschäft jetzt eine Sanitätsstelle untergebracht. Eine junge Ärztin ist gerade dabei, einem an der Schulter leicht verletzten Panzersoldaten den Verband zu wechseln. Die jungen Leute umringen mich. Sie berichten, dass bei der am Donnerstag voriger Woche begonnenen Massendemonstration auf diesem Platz vor allem junge Leute zusammengekommen waren. Sie seien es gewesen, die Revolution begonnen hatten und die dafür einen hohen Tribut zu erzahlen mussten. Nach wie vor sind auf dem Platz Panzer der Armee aufgefahren. Kampfbereit, denn noch immer sind die Banditen des am Montag hingerichteten Tyrannen nicht vernichtet. 3000 sollen es gewesen sein, die in speziellen Ausbildungscamps auf die schlimmsten terroristischen Handlungen gedrillt wurden. Nur um das Leben des, wie er sich selbst betitelte, größten Kondukators zu schützen. weltweit hat die Befreiung Rumäniens für große Erleichterung gesorgt. Nicht überall allerdings stieß das Schnellverfahren gegen Ceausescu und die sofortige Erschießung des Ehepaares auf Verständnis. Die neue Regierung in Bukarest wusste zwar gleich gute Gründe dafür anzuführen, doch stellt sich neben der ethischen auch die Frage, ob die Rechnung der neuen Regierung aufgeht oder ob sie sich nicht gar ins Gegenteil verkehrt. Ein Kommentar von Ulrich Enke. Wegen eines drohenden Befreiungsversuchs habe man handeln müssen, sei der gestürzte Diktator in einem Schnellverfahren abgeurteilt und zusammen mit seiner Frau anschließend hingerichtet worden, sagt die neue rumänische Regierung. Das ist sicher nur die halbe Wahrheit. Mit der Exekution Ceausescus sollten Zweifel in der Bevölkerung zerstreut, sollte demonstriert werden, dass der Umbruch tatsächlich gelungen ist und die Macht nun wirklich beim Volke liegt. Zugleich sollte die Hinrichtung den nun zu einem Partisanenkrieg gegen das eigene Volk übergehenden Gefolgsleuten des gestürzten Diktators klarmachen, dass es den Mann nicht mehr gibt, für den sie vermeintlich immer noch kämpfen. Doch die werden ihren Kampf deshalb nun kaum beenden. Mit der Hinrichtung Ceausescus wurde ihnen nämlich zugleich demonstriert, welches Schicksal auf sie selbst wartet, wenn sie ihren Gegnern erst einmal in die Hände fallen. Der offenen Genugtuung, mit der der Mann auf der Straße die Nachricht von der Hinrichtung aufgenommen hat, entspricht auf der anderen Seite ein ansteigendes Hass- und Rachegefühl, das sich bei den noch verbliebenen Sicherheitsleuten, die nun überhaupt nichts mehr zu verlieren haben, zu einer gefährlichen Terrorbereitschaft zusammenmischt. Rumänien wird daher so schnell nicht zu dem finden, was es jetzt vielleicht am dringendsten braucht, nämlich Ruhe im Innern. Zumal die politischen Defizite der nach so vielen Jahren gestürzten Diktatur nicht im Straßenkampf zu besiegen sind. Die katastrophale wirtschaftliche Lage, die das Land jetzt in den sechsten Hungerwinter in Folge schlittern lässt. Die Spannungen zwischen den Rumänen sowie den Ungarn und Deutschstämmigen wurden von den hektischen Ereignissen der letzten Tage und Wochen überdeckt, aber sie bestehen fort. Die Nationalitätenfrage wird auch in dem neuen Rumänien ein Problem bleiben. Für diese beiden und für viele andere Probleme gibt es bisher zwangsläufig noch keinerlei Lösungsansätze. Jahrzehntelang war es unmöglich, über Alternativen nachzudenken, geschweige denn, ihnen gar auch noch eine organisatorische Form zu geben. Jede eigene politische Kultur, jede Formierung von Oppositionellen wurde in Rumänien ungleich rigoroser als in anderen Ostblockstaaten im Keim erstickt. Weshalb Rumänien, das unter der Regentschaft des hingerichteten Diktators für sich eine Sonderrolle beanspruchte, auch heute im Vergleich zu den politischen Umwälzungen in den anderen Ostblockstaaten eine Sonderposition innehat. Es muss sich auf die ersten freiheitlichen Gehversuche erst noch vorbereiten. Kein Wunder daher, dass die neue Regierung nicht von schon aus dem Untergrund heraus bekannten Oppositionsgruppen gebildet wurde, sondern zusammengesetzt ist mit Dichtern und Denkern, mit Wissenschaftlern und Literaten, die aus der bisherigen Dissidentenszene bekannt sind. Dort allerdings weniger als politisch Agierende, sondern als moralische Autoritäten. Die neue Regierung ist daher eher eine moralische, denn eine politische Antwort auf all das Entsetzliche, das in Rumänien geschehen ist. Auf Dauer aber werden die schweren Probleme, die trotz aller internationalen Solidarität jetzt auf die Rumänen warten, nicht mit intellektueller Redlichkeit allein zu lösen sein. Die Bundesregierung hat bislang offiziell noch keine Stellung zu den Vorgängen in Rumänien bezogen. In Bonn ist wohl noch Weihnachtspause. Im Einzelnen. Die Bundesrepublik Deutschland kann angesichts der ermutigenden Ausgangslage nach den Worten von Bundeskanzler Kohl mit Zuversicht in die 90er Jahre gehen. Gegenüber der Zeitung der IG Bergbau und Energie Einheit nannte der Kanzler als herausragende Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres den Reformprozess in der Sowjetunion sowie die politischen Umwälzungen in Polen, Ungarn, der CSSR und der DDR. Die Öffnung des Brandenburger Tores habe eindrucksvoll den Beginn eines neuen Kapitels der deutschen und zugleich europäischen Geschichte verdeutlicht. Eine Gruppe der Securitate hat nach Berichten aus Ungarn heute früh vergeblich versucht, sich des Fernsehgebäudes in Bukarest zu bemächtigen. Armeeeinheiten, so heißt es, hätten den Angriff abgewehrt. Sämtliche strategischen Punkte der Hauptstadt befänden sich unter der Kontrolle der neuen Regierung und das Leben nehme wieder normale Formen an. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Herr Flot, bleibt vorerst in Bonn. Grund dafür sind Entführungsdrohungen von Mitgliedern der rumänischen Sicherheitspolizei. Wie das Auswärtige Amt heute mitteilte, ist Bonn über entsprechende Absichten von rumänischer Seite informiert worden. Die jugoslawischen Kommunisten sind zum Verzicht auf ihr Machtmonopol bereit. Ein entsprechender Beschluss wurde vom Zentralkomitee des Bundes der Kommunisten in Belgrad gefasst. ZK-Sekretär Koroset teilte heute mit, die Partei wolle künftig mit gleichberechtigten politischen Partnern in den Wettbewerb treten. Einmal zurück nach Rumänien. Mittlerweile hat auch eine Nachrichtenagentur das Protokoll der Gerichtsverhandlung gegen den gestürzten Diktator Ceausescu und seine Frau Elena im Wortlaut wiedergegeben. Danach hat sich Ceausescu geweigert, vor einem anderen Gremium als der Nationalversammlung auszusagen. Das Gericht erkenne er nicht an. Wörtlich sagte er, alles, was hier gesagt worden ist, ist Lüge. Ich werde kein Wort dazu sagen, ich werde nichts unterschreiben. Soeben hat uns aus Rumänien dieser Bericht unseres Kollegen Ulrich Enke erreicht. Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena haben bis zum Schluss die Welt nicht mehr verstanden und damit auch nicht das, was in ihrem Land geschehen ist. Das machten in der vergangenen Nacht vom rumänischen Fernsehen ausgestrahlte Bilder vom Militärtribunal gegen das gestürzte Präsidentenpaar deutlich, bei denen die beiden zum ersten Mal nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören waren. Kategorisch und mit der herrischen Geste dessen, der es gewohnt ist, selbst die Fragen zu stellen, verlangte Ceausescu für sich ein politisches Heimspiel. Mit Ausnahme der großen Volkskammer werde er kein Gericht anerkennen. Leuten, die mit Hilfe ausländischer Mächte einen Staatsstreich betrieben hätten, würde er keine Antworten geben. Und erst recht nicht Richtern, die nichts anderes als ganz gewöhnliche Bürger seien. Dann aber bequemte er sich doch dazu. Einen Schießbefehl gegen die Demonstranten erteilt zu haben, bestritt er ebenso entschieden wie den Vorwurf, Konten in der Schweiz zu besitzen. Die Frage, warum das Volk in Rumänien hungern muss, wertete er als Ausdruck der jetzt fehlenden Vaterlandsliebe. Lüge, nichts als Lüge, schrie der gestürzte Diktator erregt. Seine Frau Elena, als die eigentlich treibende Kraft während der Diktatur Ceausescus angesehen, erregte sich mehr über das Verhalten ihres Mannes, denn über das Gericht. Wie kannst du es zulassen, so Frau Ceausescu, dass man so mit dir, so mit einem Akademiker redet? Ein deutliches Zeichen dafür, dass auch sie noch nicht begriffen hatte, in welcher Situation sich beide befanden. Die Verhängung des Todesurteils durch das Gericht, das im Bild nicht gezeigt wurde, quittierte der gestürzte Diktator mit den Worten, das macht nichts, es hat keine Bedeutung. Und auf die Frage nach einem letzten Wunsch vor der Hinrichtung sagte er, ich will nichts und sie, ich brauche nichts. Es waren Bilder, die eindringlich dokumentierten, wie weit sich das unmittelbar nach dieser Verhandlung hingerichtete Paar von der Wirklichkeit im eigenen Lande entfernt hatte. Inzwischen hat die provisorische Regierung die Anhänger Ceausescus aufgefordert, bis morgen Nachmittag ihre Waffen abzugeben. Wer dem Aufruf nicht folgt, werde vor ein militärisches Sondertribunal gestellt und hingerichtet. Entsprechende militärische Sondergerichte wurden inzwischen gebildet. Immer noch kommt es zu vereinzelten Schießereien in der Hauptstadt Bukarest, vor allem aber auf dem Lande. Besonders in der Provinz scheinen sich die jahrelang aufgestauten Aggressionen, aber auch die Verbitterung über die vielen Opfer der letzten Tage und Wochen jetzt gegen ihre Verursacher zu richten. Es mehren sich Meldungen über eine auf den Straßen praktizierte Lynchjustiz, die in der angespannten Lage, in der es keine klar erkennbaren Fronten gibt, zu einer für alle gefährlichen Situation führt. Es ist eine groteske, makabre Situation in Panama. Da ist ein ganzer Stadtteil, so hieß es gestern, mit mehreren tausend Toten ausgebombt worden. Der Diktator jedoch, um den es ging, sitzt in der vatikanischen Botschaft und wartet auf seine Auslieferung. Am Telefon in Washington jetzt unser Kollege Joachim Lenz. Guten Morgen. Guten Tag, Herr Schwarz. Herr Lenz, es sieht so aus, als würde Noriega den Amerikanern durch die Lappen gehen. Ja, also darauf könnte es in der Tat hinauslaufen, Herr Schwarz. Noriega hat es ja geschafft, am Heiligen Abend mit einem Auto vor der Nunziatur des Papstes in Panama-Stadt vorzufahren und, wie die Washington Post ingrimmig schrieb, hineinzugehen. Damit wurde angedeutet, warum hat ihn eigentlich niemand dran gehindert. Jetzt ist er in dieser Nunziatur und der Vatikan hat offenbar noch nicht entschieden, ob er Noriega Asyl gewähren will. Er hat ihm aber jedenfalls einstweilige Zuflucht gestattet und jetzt wird überall nachgedacht, was nun. Solange Noriega in diesem Gebäude ist, ist er sicher, jedenfalls solange das internationale Recht gewahrt wird. Und die USA bedrängen den Nuntius in Panama und den Vatikan in Rom, kein Asyl für einen Mann wie Noriega, der nur ein schlichter Verbrecher sei. Jetzt ist die Frage, was kann der Vatikan in so einem Fall tun? Entweder er gibt dennoch Noriega Asyl, dann muss Noriega trotzdem irgendwann mal aus der Botschaft raus. Und wohin dann? Der Vatikan hat kein Territorium für einen, dem er Asyl gibt. Oder der Vatikan lädt Asyl ab, aber was dann? Entweder Noriega wird an Panama ausgeliefert, dann ärgern sich die USA, weil sie ihn nicht vor ein amerikanisches Gericht stellen können, denn die panamaische Verfassung verbietet die Überstellung eines Staatsbürgers an ein drittes Land. Oder Noriega wird vom Vatikan an die USA ausgeliefert. Dann gibt es das politische Problem für den Vatikan. Sieht das aus, als sei er vor Washington zu Kreuze gekrochen? Dann gibt es ein politisches Problem für Panama, denn die neue Regierung hat offenbar nichts zu sagen beim Schicksal eines, wenn auch verbrecherischen, aber doch prominenten Bürgers. Und dann die Möglichkeit, Noriega in ein drittes Land auszuliefern, abgesehen davon, dass USA wie Panama dagegen sind, Herr Schwarz, wer nimmt ihn denn schon? Außerdem, wer ist für die USA, für Panama, den Vatikan und nicht zuletzt auch für Noriega selbst, der, das dürfen wir nicht vergessen, bei diesen Verhandlungen im Hintergrund immer mitzureden hat, wer ist für alle die Beteiligten akzeptabel als Asylant? Und dann könnte es, wenn all dies nicht klappt, dazu kommen, dass Noriega in der Residenz bleibt. Wer weiß, wie lange. Es gibt ja Fälle, dass Asylsuchende sehr lange in Botschaften Zuflucht genommen haben in der Vergangenheit. Also alles offen. Danke, Joachim Lenz. Noriega hat aber in Spanien um Asyl gebeten. Doch vergeblich versuchte die dem Diktator treu ergebene Truppe, heute das Fernsehgebäude in Bukarest zu erobern. Dort sitzt die provisorische Regierung Rumäniens. Dieser hat unterdessen den kämpfenden Anhängern des toten Diktators ein Ultimatum gestellt. Bis morgen, 17 Uhr, müssen sie die Waffen abgeben, sonst würden sofort Standgerichte die gefassten Geheimpolizisten erschießen. Ulrich Enke. Trotz der vereinzelt noch weitergehenden Gefechte hat sich das Leben in der rumänischen Hauptstadt aber weiter normalisiert. Erstmals seit 15 Jahren wurde das Präsidentenviertel in der Innenstadt für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Viele Bukarester gingen heute erstmals wieder zur Arbeit. Die Öffnung der Lebensmittelläden wurde für den Nachmittag angeordnet. Zugleich ist man bemüht, die Versorgungslage der Hauptstadt zu verbessern. Rund 500 Waggons wurden aus allen Teilen des Landes mit Lebensmitteln für die Hauptstadt in Marsch gesetzt. 150 Tonnen Fleisch werden im Rahmen dieser Aktion gegenwärtig von 7 Bürgen nach Bukarest transportiert. Staatspräsident Iliescu, der keine Ausgliederung des neuen Rumäniens aus dem Warschauer Pakt und der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft anstrebt, sprach sich heute für die Beibehaltung der planwirtschaftlichen Strukturen aus, weil sonst endgültig alles zusammenbrechen würde. Iliescu wies besorgt auf das Fehlen jeder politischen Struktur hin. Nicht eine politische Bewegung habe den Umsturz bewerkstelligt, sondern, im Gegensatz zu den Umwälzungen in den anderen Ostblockländern, hat der von einer spontanen Volksbewegung erkämpfte Umsturz erst die politischen Bewegungen hervorgebracht. Die müssten sich nun erst einmal orientieren und organisieren. Solange es noch keine neuen Machtstrukturen in Rumänien gibt, so der neue Staatspräsident, müssen wir eben mit den bisherigen Strukturen weiterleben und arbeiten. Denn im Augenblick, so meinen die Rumänen, geht es ganz einfach nur ums Überleben. Die rumänische Bevölkerung ist erleichtert über den Tod des ehemaligen Diktators und seiner Frau. Beide wurden nach einem kurzen Militärtribunal standrechtlich erschossen. In der Verhandlung, die das rumänische Fernsehen in Auszügen zeigte, gab sich Ceausescu uneinsichtig und starrsinnig. Er habe nicht befohlen, auf Demonstranten zu schießen. Und Ceausescu dann auf die Frage, ob er wisse, dass die Bevölkerung Not leiden musste. Ich antworte nicht auf diese Frage, aber ich werde erstmals sagen, jeder Bürger hatte, was er brauchte. Ich antworte nur vor der Nationalversammlung. Verehrte Richter, heute stehen der Angeklagte Nicolae Ceausescu und die Angeklagte Elena Ceausescu vor Gericht. Beide haben Verbrechen begangen, die für eine menschliche Gesellschaft unvorstellbar sind. Verbrechen, mit denen sie das rumänische Volk vernichtet haben. Im Namen des rumänischen Volkes, wegen der Opfer und aller Erniedrigungen, schlage ich vor, die Angeklagten für alle diese Verbrechen zu verurteilen. Für den organisierten Missbrauch der Volksarmee, für die Vernichtung der Wirtschaft, für den Wunsch, durch die Vernichtung der Industrie und aller übrigen Reichtümer, sich selbst einen Vorteil zu schaffen. Sie haben die Anklage gehört. Bitte stehen Sie auf. Wir stehen nicht auf. Ich antworte nur vor der großen Nationalversammlung. Ich erkenne das Gericht nicht an. Auch das, was ich bisher gesagt habe, betrachten Sie nicht als meine Antworten. Alles, was hier gesagt worden ist, ist Lüge. Aber ich werde kein Wort dazu sagen. Ich werde nichts unterschreiben. Sie wissen gut, wie die Situation im Lande ist. Ihre Dynastie hat bis zum 20. Dezember 1989 geherrscht. Und die Situation ist Ihnen bekannt. Ihre Verbrechen haben das Land vernichtet. Das Volk ist vor Hunger gestorben. Und auch die Kinder ohne Wärme, ohne Nahrung, ohne Licht. Ich lehne es ab, auf die Fragen zu antworten. Ich werde nicht antworten. Bitte antworten Sie. Wer hat angeordnet, dass auf die Bevölkerung, dass auf das Volk geschossen wird? Die Situation ist Ihnen bekannt. Ich antworte nicht auf eine einzige Frage. Wir haben die Anordnung nicht gegeben. Sie haben die Intelligenz und alle Kulturschaffenden aus dem Land getrieben. Ich lehne ab, auf irgendeine Frage zu antworten. Heute haben wir eine neue Regierung. Wir haben das vorübergehende Komitee der Front zur nationalen Rettung. Das Volk soll kämpfen, um diese Bande der Landesverräter zu vernichten, die gemeinsam mit ausländischen Mächten den Staatsstreich organisiert haben. Das Volk muss für seine Freiheit und sein Leben kämpfen. Wer hat angeordnet zu schießen? Das ist nicht wahr. Ich werde alles dem Volk sagen, aber dieses Gericht erkenne ich nicht an. Ich bin nur bereit, vor der großen Nationalversammlung zu antworten. Ihnen werde ich nicht antworten, weil ich nicht hoffe, dass Sie die Wahrheit sagen und dass Sie etwas Gutes für das Volk tun. In welcher Eigenschaft sind Sie hier? Ich bin in der Eigenschaft hier als Präsident der Republik. Ich werde entsprechend dem Eid antworten, den ich vor der großen Nationalversammlung abgelegt habe. Ich werde nicht den Leuten antworten, die diesen Staatsstreich organisiert haben. Was hat Sie dazu gebracht, dass Sie das Volk in eine solche Situation geführt haben, in der es sich jetzt befindet? Nicht einmal die Bauern haben genügend Mehl. Ständig sind sie nach Bukarest gekommen, um Brot zu kaufen. Und das sind die Leute, die die Nahrung produzieren. Warum mussten die Bauern Brot in der Stadt kaufen? Ich antworte nicht auf die Frage, aber ich werde erst mal sagen, jeder Bürger hat pro Kopf 200 Kilogramm Weizen bekommen und hatte auch Anrecht auf andere Dinge. Sie sollten das nur gut überdenken. All das zeigt nur den Mangel an Patriotismus, der augenblicklich im Lande herrscht. Warum sind dann die Bauern nach Bukarest für Brot gekommen, wenn sie 200 Kilogramm Mehl gehabt haben? Sie haben dieses Volk zerstört. Sie haben sein Rumänien vernichtet. Niemals hat sich in der zivilisierten Welt so etwas ereignet. Wir haben nicht die Absicht, mit Ihnen zu diskutieren. Die Bevölkerung hatte alles Notwendige. Und was ist mit den Konten in ausländischen Banken? Ich will einen Beweis. Es gibt keinerlei Beweis. Das zeigt, wie lügenhaft das alles ist und wer der Provokateur ist, beziehungsweise wer den Staatsstreich durchgeführt hat. Wozu gehören die Terroristen? Sind das Angehörige des Sicherheitsdienstes? Antworten Sie. Ich will nicht antworten. Ich glaube, damit ist alles beendet. Tja, und dann wurde er verurteilt und hingerichtet. Bleiben wir noch bei der Person und vor allen Dingen bei der Art und Weise der Verurteilung und Hinrichtung. Am Telefon begrüße ich nun Herrn Matei Kasacu. Er ist Exilrumäne, Geschichtswissenschaftler, lebt heute in der Nähe von Paris in Frankreich. Guten Abend, Herr Kasacu. Guten Abend. Herr Kasacu, die erste Frage natürlich, die Sie als Historiker vielleicht sehr gut beantworten können aus Ihrer Kenntnis der Geschichte. Halten Sie das für den richtigen Auftakt, dass man den gestürzten Diktator so schnell verurteilte und hinrichtete? Nein, gar nicht. Ich glaube, es geht hier um einen Scheinprozess nach stalinistischem Muster. Und ich bemerke, dass Rumänien hat schon im weniger als 50 Jahren schon zwei Diktatoren verurteilt. Im 1946 wurde der erste Kondukator Rumäniens, der Marschall Ion Antonescu, verurteilt. Und heute, 1989, Nicolae Ceaușescu, der zweite Kondukator, also der zweite Führer Rumäniens, verurteilt. Was für ein Unterschied zwischen diesen zwei Prozessen? Das Prozess von Antonescu wurde in der Öffentlichkeit geführt, natürlich schlecht gemacht, aber die Akten werden veröffentlicht geworden. Heute haben wir einen Scheinprozess von 52 Minuten und ich glaube, dass das zeigt, was für ein Unterschied zwischen diesen zwei Prozessen ist. Das ist, dass Rumänien in 1946 noch Reste einer Rechtsstaat war oder hatte. Heute ist sie noch kein Rechtsstaat mehr. Und das, finde ich, ist sehr traurig, denn alle Mittel sind nicht gut, um zum Ziel zu kommen. Und wie man kennt, die Mittel sind manchmal wichtiger als die Ziele, denn die Ziele sind nie oder sehr selten getroffen, aber die Mittel, die bleiben. Und ich glaube, dass die Öffentlichkeit ist heute ganz geniert sozusagen. Viele Leute sind frustriert, dass das Ehepaar Ceaușescu kein richtiges Prozess hatte. Das hatte ja auch unsere Rumänin gesagt, die ich eingangs interviewt hatte am Telefon. Glauben Sie denn, dass die Machthaber eine andere Wahl hatten? Sie haben ja argumentiert, wir müssen schnell handeln, damit die Securitate ihr Treiben einstellt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass eigentlich, was sie wollten oder was sie hofften, war, dass dieses Prozess nicht das Prozess des rumänischen kommunistischen Systems wird, diese 42 Jahre von Kommunismus in Rumänien, sondern nur das Prozess von zwei Leuten. Nicolae und Elena Ceaușescu waren nicht allein die Täter dieser Situation, also die Ursache dieser Situation. Es gibt Hunderte und Tausende von Leuten, von Mitarbeitern, nicht nur von der Familie, nicht nur von dem Clan, viele Beamten, viele Leute von der Securitate, der Armee und auch im Gouvernement, Also die haben auch von vielen Jahren geübt und alles, was diese Regierung geschafft hat, also haben sie einen Teil gehabt. Ja. Sie wollen sagen, nicht nur Nicolae Ceaușescu und seine Familie, nicht nur die Mitarbeiter der Securitate, sondern auch eine ganze Menge Parteimitglieder, die Funktionen, ganz normale Funktionen begleiten, in Rumänien gehörten eigentlich auf die Anklagebank. Genau, Rumänien braucht eigentlich so etwas wie ein Gericht von Nürnberg. Aber leider gibt es nicht und das ist ein großes Unterschied. Hängt das damit zusammen, dass die neuen Machthaber, die neuen Herren Rumänien,